50 languages. 83. 83. Vergangenheit 3. Vergangenheit 3. Telefonieren. Telefonieren. Ich habe telefoniert. Ich habe telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Fragen. Fragen. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. Erzählen. Erzählen. Ich habe erzählt. Ich habe erzählt. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. Lernen. Lernen. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Arbeiten. Arbeiten. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Essen. Essen. Ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen.